Und du, Menschensohn, weissage wieder GOG und sprich, so spricht der Herr Jahwe, fürwahr, ich will an dich, GOG, Fürst von Rus, Mesech und Tubal, und will dich gängeln und dich anrücken lassen aus dem äußersten Norden und dich zu den Bergen Israels bringen. Und ich will dir den Bogen aus deiner linken Hand schlagen und deiner rechten Hand die Pfeile entsinken lassen. Auf den Bergen Israels sollst du fallen, du und alle deine Kriegerscharen und die Völker, die bei dir sind, allen den mannigfach beschwingten Raubvögeln und dem Getier des Feldes überlasse ich dich zum Fraße. Auf freiem Felde sollst du hinsinken, denn ich habe es geredet, ist der Spruch des Herrn Jahwe. Und ich will Feuer an Magog legen und an die sorglos wohnenden Küstenbewohner, damit sie erkennen, dass ich Jahwe bin. Und meinen heiligen Namen will ich kund werden lassen inmitten meines Volkes Israel und will meinen heiligen Namen fortan nicht mehr entweihen lassen, damit die Völker erkennen, dass ich Jahwe bin, heilig in Israel. Fürwahr, es kommt und geschieht, ist der Spruch des Herrn Jahwe, das ist der Tag, von dem ich geredet habe. Da werden dann die Bewohner der Städte Israels hinausgehen und werden feuern und heizen mit Rüstungen, Tatschen und Schilden, mit Bogen und Pfeilen, mit Keulen und Spießen, und werden 7 Jahre lang Feuer damit anzünden. Sie werden kein Holz mehr vom Felde herbeiholen, noch werden sie welches in den Wäldern fällen, sondern mit den Rüstungen werden sie Feuer anzünden, und werden berauben, die sie beraubten, und plündern, die sie plünderten, ist der Spruch des Herrn Jahwe. Jenes Tages aber werde ich für GOG einen Ort bestimmen, wo selbst kein Grab in Israel sein soll, nämlich das Tal Abarim, östlich vom Meere, man wird das Abarim-Tal zusperren. Da selbst wird man GOG und seinen ganzen Heerhaufen begraben und es das Tal des Heerhaufens des GOG nennen. Und das Haus Israel wird 7 Monate hindurch an ihnen zu begraben haben, um das Land zu reinigen. Und zwar wird die gesamte Bevölkerung des Landes begraben helfen, und es wird ihnen zum Ruhme gereichen des Tags, da ich mich verherrliche, ist der Spruch des Herrn Jahwe. Und man wird Männer zu dem ständigen Geschäft auswählen, dass sie das Land durchstreifen und die noch auf der Oberfläche des Landes liegen gebliebenen begraben, um es zu reinigen, nach Verlauf von 7 Monaten sollen sie es noch einmal durchsuchen. Wenn sie nun im Land umherziehen, und es erblickt einer ein Menschengebein, so soll er einmal daneben errichten, bis es die Totengräber im Tale des Heerhaufens des GOG begraben haben. Und so sollen sie da seinen ganzen Heerhaufen begraben und sollen so das Land reinigen. Du aber, o Menschensohn, so spricht der Herr Jahwe, sprich zu den mannigfach beschwingten Vögeln und zu allem Getiere des Feldes, sammelt euch, und kommt herbei, schart euch von Ringscher zusammen zu meinem Opfermahl, das ich für euch veranstalten werde, ein großes Opfermahl auf den Bergen Israels, wo ihr Fleisch essen und Blut trinken sollt. Heldenfleisch sollt ihr essen und das Blut der Fürsten der Erde sollt ihr trinken, Widder, Lämmer und Böcke, Farn, Mastvieh von Basan insgesamt. Und ihr sollt Fett essen, bis ihr gesättigt, und Blut trinken, bis ihr trunken seid, von meinem Opfermahle, das ich für euch veranstaltet habe. Und ihr sollt euch an meinem Tisch ersättigen an Rossen und Wagen, an Helden und allerlei Kriegern, ist der Spruch des Herrn Jahwe. Und ich will meine Herrlichkeit unter die Völker bringen, und alle Völker sollen mein Strafgericht sehen, das ich vollzogen habe, und die Wirkungen meiner Hand, die ich an sie gelegt habe. Die vom Hause Israel aber sollen erkennen, dass ich, Jahwe, ihr Gott bin von jenem Tag an und fernerhin. Und die Völker sollen erkennen, dass das Haus Israel nur wegen seiner Verschuldung in die Verbannung wandern musste, deshalb, weil sie von mir abtrünnig geworden waren, so dass ich mein Angesicht vor ihnen verbarg und sie in die Gewalt ihrer Feinde dahingab, dass sie alle durch Schwert fielen. Gemäß ihrer Unreinigkeit und ihrer Abtrünnigkeiten verfuhr ich mit ihnen und verbarg vor ihnen mein Angesicht. Darum spricht der Herr Jahwe also, nun werde ich das Geschick Jakobs wenden und mich des ganzen Hauses Israel erbarmen und für meinen heiligen Namen eifern. Und sie sollen ihre Schmach und alle ihre Untreue, die sie gegen mich verübt haben, vergessen, wenn sie wieder sorglos in ihrem Lande wohnen, ohne dass sie jemand aufschreckt. Wenn ich sie aus den Völkern zurückbringe und sie aus den Ländern ihrer Feinde sammle, dann will ich mich vor den Augen vieler Völker als den Heiligen an ihnen erweisen, damit sie erkennen, dass ich Jahwe, ihr Gott, bin, indem ich sie zwar unter die Völker in die Verbannung führte, aber sie nun auch wieder in ihrem Lande versammle, keinen von ihnen werde ich mehr dort zurücklassen. Und ich will fortan mein Angesicht nicht mehr vor ihnen verbergen, da ich meinen Geist auf das Haus Israels ausgegossen habe, ist der Spruch des Herrn Jahwe.